Okay, ich trinke mir erst einmal Prost. Ja, Prost. Ja, Prost. Prost. Prost. Prost. Prost. Prost. Das Bier, das ist halt was Gutes. Hilft gut. Du alles, jetzt müsst ihr schon mal wissen. Ja, genau, tut mal auf der Hall, was war denn da mit der Sängerin, was war denn da? Hat die dich wirklich so hergeflecht? Mei, hat der ausgeschaut, wird das noch? Mei, hat der ausgeschaut, What? Ich erzähl euch die Geschichte. Sakrament. Nachher ist Folgendes passiert. Jetzt steigt's uns durch am Frack. Den Sauber flecht man her. Den brech man jetzt das Knack. Noch schau mal, wer er blärt. Sei. Zinzi, geh, bring uns nochmal drei. Mit einem A-Firma jeweils. Aber mit Pfiff.